Und so bekleid ich meine nackte Bosheit mit alten Fetzen aus der Schrift gestohlen und schein ein Heilger, wo ich Teufel bin, Teufel bin, Teufel.